Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Statistisch gesehen lassen sich angeblich im siebten Jahr die meisten Ehepaare scheiden. Möchtest du auch die Scheidung, lieber Aushilfs-Sedi? Nein, ums Verrecken nicht. Willkommen zu einer kleinen Geburtstagsfolge. Auch genau. Wenn der Geburtstag eigentlich schon ein bisschen her ist, es war ja Anfang Oktober. Aber ja, also übrigens, ich hatte die Tage, musste schmunzeln, weil X, ehemals Twitter, hat mir dann auch mitgeteilt, hey, den Account gibt es auch schon seit 7 Jahren. Und dann gedacht, okay, habe ich es doch noch recht in Erinnerung, dass es Anfang Oktober war, als wir diesen Account eingerichtet haben. Ursprünglich ging es ja eigentlich los mit lustigen Bewerbungsthemen in einem ganz anderen Podcast. Und den wir hier nicht erwähnen wollen. Nee. Weil er natürlich auch ganz anders heißt. Aber ja, ging es damals um, gab es 3 Folgen, 2 davon haben wir veröffentlicht, die 3. haben wir nie veröffentlicht. Die hören wir immer nur privat, wenn wir uns treffen. Genau. Und 7 Jahre gibt es diese ganze Geschichte hier schon. Und Zeit mal darüber zu reden, was denn so alles erstens 7 Jahre gehalten hat oder 7 Jahre gedauert hat oder seit 7 Jahren existiert oder eben möglicherweise auch nicht mehr existiert. Mhm. Also man muss ja dazu sagen, 2016 war ja das Jahr, in dem wirklich jeder gestorben ist, der was auf sich hielt und noch da war. Außer uns, also wir haben erst quasi am Ende entdeckt, ey, wir könnten eigentlich mal was starten, da waren aber alle anderen schon tot. Ja, genau. Auch das ist übrigens eine Erklärung, warum wir gar nicht so extrem viele Hörer haben, wie wir hätten haben können. Also, wenn du dir beispielsweise anschaust, Guido Westerwelle ist gestorben, bevor wir diesen Podcast gestartet hatten. Guido hätte diesen Podcast sicher gefeiert. Das ist richtig. Also ich meine, wir dürfen ja auch nicht verschweigen an dieser Stelle, dass wir, dass sowohl du als auch ich mit Guido im Gespräch waren, jeweils ein eigenes Podcast-Projekt zu launchen, und dann ist er halt einfach gestorben und dann blieb uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als jetzt zusammen den Podcast zu machen. Aber also man merkt diesem Podcast auch an, dass hier eine liberale Stimme fehlt. Ja, und so ein bisschen muss man ja auch dazu sagen, weißt du, wer eigentlich den Podcast mit Richard David Precht hätte machen sollen? Niemand. Ich finde grundsätzlich Roger Willemsen, einfach so als perfektes Gegengewicht, aber jetzt muss es halt Lanz machen, weil es gibt kein Gegengewicht mehr. Roger Willemsen ist nämlich auch 2016 verstorben damals. Das ist richtig. Wobei, also wir müssen hier der Fairness halber sagen, dass Roger Willemsen als Gegengewicht zu Richard David Precht eigentlich zu schwer ist, weil als Gegengewicht zu Richard David Precht taugt auch eine Feder. Und weißt du, wer auch nicht mehr da ist seit 2016? Achim Menzel. Richard David Precht aufs Maul gegeben hätte, Götz George als Schimanski. Das ist so, BATZ! Ja. Das ist einfach so ein bisschen Ruhrpott-Charme. Also aufs Maul. Ja. Und wie gesagt, Achim Menzel. Ja. Auch nicht mehr da, Lothar Späth. Auch der ist gestorben, bevor er uns quasi hätte hören können. Ja. Ja. Das ist traurig, dabei sind wir ein Podcast aus Baden-Württemberg, für Baden-Württemberg, für die Welt und auch für den Osten. So wie Lothar Späth. Und alle dazwischen, genau. Und außerhalb. Richtig. Und interessanterweise übrigens auch nicht mehr da. Prince. Formerly known as Prince. Formerly known as Tough Cup. Ja. Ja. Und weißt du, wen es auch nicht mehr gibt? auch seit dem 20. April 2016 China. Ja? China, die Wrestlerin und unfreiwillig komische Pornodarstellerin später. Die hat, ja. Ah, okay. Das ist witzig. Also ich hatte es akustisch nicht verstanden. Ich habe es aber tatsächlich gar nicht mitbekommen, dass sie gestorben ist. Witzig. Ich habe 7 Jahre lang mit der Illusion gelebt, dass sie noch lebt. Ja. Auch gestorben übrigens in diesem Jahr Margot Honecker und Erika Berger. Unabhängig voneinander. Aber beide auch verpasst, dass es die Elite gab. Meinst du, Margot und Erika hatten mal was miteinander? Nee, aber ich glaube, Margot hätte diesen Podcast gefeiert. Ja, natürlich. Margot war mein größter Fan. Als linkes Bildungsangebot hätte sie es gefeiert. Das, ja, so weit würde ich nicht gehen. Also mit Bildung hatte die nicht wirklich viel am Hut. Naja, die einen sagen so, die anderen haben in der DDR gelebt. Auch da hatte sie mit Bildung nicht viel am Hut. Auch gestorben, Miriam Pielhau. Hatte die auch einen Künstlernamen? Nee, aber auch gar nicht so alt geworden. Die war für ProSieben vor allem unterwegs. Und ja, die ist, wie alt ist sie geworden? Ich glaube, keine 42? Verrückt. Ja, ja, 75er Jahrgang, gestorben 2016. Mhm. Ist nicht lange. Tja, ja, passiert. Dann schauen wir mal, wer ist noch von uns gegangen? Walter Scheel. Walter Scheel. Walter Scheel hat uns auch mitbekommen. Machen wir jetzt die wichtigen liberalen Politiker? Wen haben wir denn noch? Genscher. Oh ja, stimmt, auch gestorben. Siehst du, auch Genschmann hat es nicht mehr mitbekommen, dass es uns gab. Ja, traurig, obwohl wir ihn als Gast haben wollten für unsere erste Folge mit dem Podcast mit Guido Westerwelle. Ja, wir hätten wahrscheinlich gesagt, ich bin heute in zu Ihnen gekommen. Da hätten wir nicht mehr ausreden lassen. Ja. Ja, ansonsten, wen haben wir denn noch? Wer ist denn so kurz nach unserem Start von uns gegangen? Wer hat diesen Podcast nicht ertragen und hat dann den einfachen Weg gewählt? Oh. Wen haben wir denn? Paul Vincent, deutscher Gitarrist. Nee, hinten raus in dem Jahr ist dann, waren die alle schon weg, glaube ich, oder? Günther Delling? Nee, sagt einem alles nichts mehr. Manfred Krug. Manfred Krug, ja, okay, das verstehe ich. Oh, Fiedel hat noch die ersten Folgen von uns gehört und hat dann auch gedacht, okay, jetzt passt dann. Ja, genau, die Revolution ist in guten Händen. Genau, Peter Hinze, der hat auch gedacht, die Revolution ist in guten Händen. Mhm. Leonard Cohen. Ja gut, das ist ja, der hat dann gemerkt, okay, da ist Musik drin, jetzt neue, muss ich keine eigene mehr machen. Da ist eine neue Stimme da, die ist, da brauche ich nicht mehr selber. Ja, und ja. Eine große liberale Stimme haben wir vergessen. Oh, wen? Hildegard Hamm-Brücher. Oh, auch, ja. Ja, und das ist, wie gesagt, gescheitert an Guido. Und auch übrigens, verstorben und auch uns gehört und gedacht, okay, ich brauche jetzt nicht mehr. Eine ungarisch-US-amerikanische Schauspielerin, Sascha Gabor, die dachte sich, na, das Zeilenende, das macht jetzt schon die Drama Queen. Ich glaube übrigens tatsächlich nicht, dass sie gestorben ist, sondern dass sie es nur leid ist, nach ihrem Alter gefragt zu werden. Naja, Jahrgang 1917, also huiuiui. Ja, wobei das ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich so eindeutig belegt ist, wie man das gerne hätte. Man musste da halt irgendwas hinschreiben. Und wüsstest du jetzt noch, wofür Thomas Schelling den Nobelpreis bekommen hat? Nein. Gut, wir hätten ihn wahrscheinlich widerlegt, deswegen hat er gesagt, okay, jetzt mache ich die Biege. Das ist ja ein bisschen wie bei Niklas Luhmann. Niklas Luhmann hat 1996, 97 irgendwie so sein Opus Magnum abgegeben, die Gesellschaft der Gesellschaft, und ist danach verstorben. Der hat einfach keinen Bock mehr gehabt, sich mit den Kritikern auseinanderzusetzen. Also ja. Gedacht, boah, Leute. Gut, das ist eine Einstellung. Also anders gemacht hat es Richard Adams, der auch unseren Start noch bekommen hat. mitbekommen hat. Der ist für Kaninchengeschichten bekannt. Mhm. Ja, ist dann aber trotzdem hinfortgehoppelt, weil er gedacht hat, so zwei süße Hasen machen jetzt einen Podcast, dann braucht man keine Bücher mehr. Im Jahre 2005 wurde Schelling zusammen mit Robert J. Aumann mit dem sogenannten Wirtschaftsnobelpreis für seine spieltheoretischen Analysen ausgezeichnet. Sie haben so die Begründung der Akademie durch spieltheoretische Analysen unser Verständnis von Konflikt und Kooperation vorangebracht. Also, perfekt. Spieltheorie haben wir ja auch schon verinnerlicht. Dementsprechend, kann man ja gar nicht dagegen sagen. Ja. Also, siehst du mal, der dachte sich auch, okay, die Spieltheorie ist in guten Händen. Ja. Genau. Gefangenen-Dilemma löst man am besten, indem alles Maul halten. Ja. Und, weißt du, wer auch von uns gegangen ist in dem Jahr? George Michael, der dachte sich auch, Menschen, die sich auf öffentlichen Toiletten einen runterholen, Nicht einen blasen lassen? Hat er? Ich meine, es war Oralverkehr. Ist deine Seite des Ufers, da kennst du dich besser aus, was Menschen auf Toiletten machen, in der Richtung. Ja. Und natürlich auch von uns gegangen, Carrie Fisher. Ja. Übrigens, ohne allzu viel zu spoilern, wie sie mit dem Tod von Carrie Fisher in Ahsoka umgegangen sind, fand ich wunderschön. Ja, doch, durchaus. Also zumindest kein großes CGI-Massaker wie in anderen Filmen. Ja, also das war tatsächlich mal zur Abwechslung sehr würdevoll von LucasArts. Ich war fast ein bisschen überrascht. Ja, und last but not least, auch gegangen übrigens in diesem Jahr und uns auch nicht mehr mitbekommen hat, Muhammad Ali. Mhm. Wir haben ihn alias quasi ausgenockt. Cassius, nee, der ist ja quasi gegangen, bevor wir, ja. Wir haben ihn schon vor dem Kampf ausgenockt. Das sind die besten Boxer. Ja, ansonsten beim Überfliegen so richtig Frank Sinatra Jr., ja, mei. Der hat sich halt auch gedacht, jetzt gehen die anderen ihren Weg. Er ist jetzt seinen Weg gegangen. Nancy Reagan, US-amerikanische Präsidentengattin. Präsidentengattin. Ja. Ja, was übrigens witzig ist, bei der Recherche habe ich natürlich überlegt, so, das eigentliche Problem ist ja, du kannst ja noch gar nicht schauen, wer 2016 geboren ist, also quasi seither da ist, weil so extrem viele Prominente wären halt innerhalb von 7 Jahren nicht so prominent. Ja, das ist durchaus richtig, das hast du gut beobachtet, außer vielleicht der ein oder andere Kinderstar oder Tierstar oder, ja. Prinzen. Meinst du Sebastian Krumbiegel? Also der nein, noch. Nee, die beiden Prinzen in Schweden, die da geboren sind, die stehen schon in der Liste. Also es gibt quasi zwei Prinzen. Es gab ja auch mal die Band Two Princes. Aha. Den Song Two Princes. Ja, also dementsprechend. Ja. Honorable Mention. Walter Leisler Kiep ist 2016 auch gestorben. Das ist ab. CDU-Spendenaffären. Da war der Bundesschatzmeister. Der hat sämtliche schwarze Koffer, die in der CDU jemals eingesammelt worden sind, sind durch seine Hände gegangen. Das sagst du. Das stimmt aber so gar nicht. Ein paar hat auch der Typ mit dem Rollstuhl. Ja. All die und auch die der Dicke und so. Aber die sind alle mal durch die Hände von Walter Leisler Kiep gelaufen. Ach, gelaufen sind die schwarzen Koffer. Ja, die haben Beine bekommen, als sie ihn gesehen haben. Gut, dann lass uns mal überlegen. Also wir haben ja tatsächlich hier Weltkulturerbe geschaffen. Es ist zwar noch nicht im UNESCO-Weltkulturerbe da drin, aber es gibt Dinge, die wurden ins UNESCO-Weltkulturerbe übernommen vor 7 Jahren. Und da ist einiges dabei. Auch wichtige Dinge? Naja, lass uns mal über den Mistaken Point reden. Der Mistaken Point. Wo ist denn der Mistaken Point? An der kanadischen Halbinsel Avalon in Neufundland. Das ist zum Beispiel was ins UNESCO-Weltkulturerbe übernommen wurde. Wie gesagt, uns gibt's auch seit 7 Jahren. Der Mistaken Point ist auch da. Dann im Iran und Irak wurden einige Sachen übernommen. Unter anderem das Al-Ahwa im Südirak, Schutzgebiet der Artenvielfalt und Reliktlandschaft mesopotamischer Städte. Ja, siehst du mal. Selbst der Irak hat Weltkulturerbe. Also, ja, ich buche gleich meinen nächsten Urlaub. Ja, ansonsten archäologische Stätten von Anni. Kannst du damit was anfangen? Ich habe eine Kollegin, die heißt Anni und die baut ein Haus, aber das ist keine archäologische Stätte. Dann baut sie ein Haus in der Türkei vielleicht. Nee, in der Gegend von Horb. Das ist jetzt, da herrschen auch irgendwie türkische Verhältnisse, aber das ist ein anderes Thema. Dann für dich natürlich schön Griechenland, archäologische Stätte von Philippi. Ist jetzt auch Weltkulturerbe. Noch mehr Urlaub buchen. Ja klar, du kannst auch natürlich nach Brasilien oder vielleicht nach Bosnien-Herzegowina. Das klingt reizvoll. Friedhöfe von Steci. Mittelalterliche Grabsteine. Ich mag Friedhöfe. Bosnien-Herzegowina, sagtest du? Ja, Bosnien und Herzegowina. Gibt's da eine Direktzugverbindung hin? Müsste man schauen, vielleicht ab München oder so. Okay, ich informiere mich. Machst du den Podcast in der Zeit weiter? Ja, mach mal. Such mal raus. Dann den Höhlenkomplex von Gorham. Also passend zum Brexit, der halt auch eine unterirdische Geschichte war, wurden im Vereinigten Königreich der Höhlenkomplex von Gorham übernommen. Also Deutschland ist übrigens auch dabei. Okay. Ja, in Deutschland ist seit 2016 nicht nur die Elite, sondern auch das architektonische Werk von Le Corbusier. Ich kenne Le Creuset. Unter anderem, Le Corbusier, das ist unter anderem in Argentinien, Belgien, Deutschland, Frankreich, Indien, Japan und der Schweiz zu finden. Dementsprechend ein transnationales Kulturerbe. Okay, spannend. Ja, nicht übernommen übrigens, kann man auch mal sagen, einfach nur mal, um zu sagen, was da halt auch davon wegkommt. Das Gebirgsökosystem von Keutendak ist einfach nicht übernommen worden. Ich hab erst überlegt, Ökosystem, Ökonomiesystem, keine Ahnung, das Gebirgsökonomiesystem, weißt du, so ja, das turkmenische Handelsrecht oder sowas. Das ist leider nicht übernommen worden. Traurig. Wirklich traurig. Dann zurückgezogen, vor der Sitzung übrigens, wurde unter anderem das Gebäude der Frankischen Stiftung. Das muss man nicht kennen. Doch, das ist eine Halle an der Saale. Das muss man nicht kennen. Ja, man muss erstmal wissen, was Halle an der Saale ist, ne? Muss man? Sollte man. Also Halle an der Saale sollte man kennen als die größte Stadt in Sachsen-Anhalt. Muss man Sachsen-Anhalt jetzt kennen? Ja, sollte man. Das ist Land der Frühaufsteher. Damit ist alles gesagt über Sachsen-Anhalt. Ja. Ansonsten, was haben wir denn noch? Ein Archipel von Mexiko ist noch übernommen worden. Dann das zeremonielle Zentrum von Ostmikronesien ist auch Weltkulturerbe. Traumhaft, ja. Ja, also ganz, ganz wichtige Sachen. Und unter anderem die Wüste Lut und die persische Quanate ist auch übernommen worden. Mhm. Also, du siehst, auch der Iran ist dabei. Schön. Damals, als man noch mit dem Iran reden wollte. Völkerverbindend und verständigend und überhaupt, ja. Ja, du siehst, also seit 7 Jahren gibt es einiges. Vor 7 Jahren sind auch einige Sachen verschwunden, bevor wir ankamen. Mhm. Ja. Traumhaft. Waren schöne Jahre. Machen wir nochmal 7? Definitiv. Übrigens, Mistaken Point ist der nächstgelegenste Punkt der USA gewesen vom Unfallort der Titanic. Ah. Ja. Das ist natürlich sehr bedeutend. Beziehungsweise, nee, nicht USA, ich glaube, das gehört zu Kanada. Okay. Ja, weil Neufundland ist ja Kanada. Ja. Ich habe übrigens für dich recherchiert. Ja. Also ich habe mal Sarajevo als Zielpunkt genommen, das war einfacher. Du kannst von Stuttgart mit dem Bus nach Zagreb und dann mit dem Bus nach Sarajevo fahren. Also du musst einmal umsteigen von München aus. Möchtest du was ganz Bescheuertes wissen über Sarajevo? Lass mich teilhaben. In Sarajevo fanden mal Olympische Spiele statt. Und das Maskottchen von dieser Spiele hieß Vučko. Okay. Ja. So eine Scheiße weiß ich. Weißt du, Vučko war so ein Fuchs, glaube ich. Müsste ich nachschauen, aber Vučko war ein Fuchs und der plärrte auch quasi ins Mikrofon. Okay. Also das ist übrigens das, was diesen Podcast ausmacht, dass ich nur Scheiße weiß. Ich finde das total spannend. Es war übrigens 1984, dass die Olympischen Spiele in Sarajevo waren und es dürfte ein kleiner Wolf gewesen sein, weil Vučko die Verkleinerungsform von Vuk ist und das ist das serbokroatische Wort für Wolf. Genau, ja, es war ein Wolf. Vučko. Genau. Ja. Siehst du weißt wenigstens Dinge, ich muss sowas in der Wikipedia nachschlagen. Der sah aber süß aus. Ja, du hast zu dem Zeitpunkt ja noch nicht geliebt. Ich kann nur jedem empfehlen, sich den Clip von Vučko mal anzuhören. Ja. Mehr muss man dazu nicht sagen. Also dementsprechend Vučko. Ja gut, stimmt ja, das waren ja auch Zeiten, als das ja noch Jugoslawien war. Ich war gerade kurz irritiert, weil es ein slowenischer Maler, den ein slowenischer Maler erfunden hat. Sieht man mal, wie Zeit einen prägt, ne? Ja, es gab von Kabarettist, wie hieß er? Guter Kabarettist, der nicht mehr aktiv ist. Volker Pispers? Aus Düsseldorf. Volker Pispers. Der hatte irgendwann mal den lustigen Witz gemacht, dass die Jungs, die Milchschnitte im Fernsehen gefressen haben. Ja, das war damals alles noch der Russe. Daraufhin sagte einer freundlich so, aber die sind doch aus der Ukraine. Merkst du, ne? Mhm. Ja. Ja, also dementsprechend, genau, Vučko. Aber es gab ihn auch als rotbraunen Schlüsselanhänger leider und dementsprechend. Ja, süß. Daher hatte ich jetzt Fuchs im Kopf, ja. Bescheuert. Mhm. Genau, aber Fuchs, Wolf, irgendwas in Jugoslawien. Ja. Ja, dann, was, also wie gesagt, man redet ja über die Geschichten mit der dem verflixten siebten Jahr in der Ehe. Mhm. Warum ist denn das so? Erklär doch mal. Hab ich bis heute nicht verstanden. Okay. Also ich glaube, es hat was mit Hexerei und Zauberei zu tun, weil diese Yalzip-Theorie auch in der Anthroposophie sehr stark ist. Also neue Lebensabschnitte alle sieben Jahre nach Rudolf Steiner, könnt ihr alle mal ausprobieren. Über euer Leben nachdenken, ob sich das mit sieben Einschneiden verändert hat, mit 14 dann nochmal, mit 21 wieder, mit 28, mit 35, mit 42. Ich weiß nicht. Ja. Ich habe da meine eigene Theorie zu, aber das möge jeder selber beurteilen. Ja. Müsste man jetzt tatsächlich doch mal den großen Kanzler fragen, der viele Frauen hatte, ob der die alle sieben Jahre gewechselt hat. Olaf hat so viele Frauen? Nee, aber Gerhard Schröder. Ah, der war aber nicht groß, der ist eher kleinwüchsig. Aber er hat sieben Jahre regiert. Ja, für den war es ein verflixtes siebtes Jahr, ne? Ja, und die Frau war schuld. Joschka? Also, Frau Merkel. Ach so. Weil er hat doch in dieser berühmten Rede damals, diese berühmte Elefantenrunde. Ja, die berühmte er war nicht angetrunken Elefantenrunde. Nein, Gerd Schröder hat überhaupt nie Alkohol getrunken. Und auch keine Zigarren geraucht und keine Brioni-Anzüge getragen. Ja, ansonsten Helmut Schmidt. Wie lange war er Kanzler? Auch 7 Jahre wahrscheinlich. Länger. Aber tatsächlich, also 74 bis 82 dementsprechend länger. Aber das heißt, Gerhard Schröder ist aktuell der SPD-Kanzler mit der kürzesten Amtsperiode? Nein. Hat Willy Brandt es nicht auf 8 Jahre gebracht? Nein, 69 bis 74. Ah, nur 5. Der ist zurückgetreten, weil er einen Spion in seinem Vorzimmer hatte. Guillaume, sag ich nur. Ja, ja. Ja, ja? Weshalb? Also es hat noch keinen Kanzler zwei Amtszeiten einfach so durchgezogen und fertig gekriegt. Brandt ist über Guillaume gestolpert, Schmidt über den NATO-Doppelbeschuss und Schröder hat sich selbst ans Kreuz genagelt mit Hartz IV. Kein SPD-Kanzler. Ja, ja, kein SPD-Kanzler. Wobei, der hat zwei volle Legislaturperioden gemacht. Also die haben ja die Wahlen vorgezogen. Das heißt, die Legislatur war aber auch vorbei. Eine Legislatur ist von einer Bundestagswahl bis zur nächsten. Ja, aber keine vollständige. Also dementsprechend, keiner von den Jungs hat tatsächlich die vollen zweimal hingekriegt. Meinst du, Olaf betrachtet das als sportliche Herausforderung, auch nicht wieder gewählt zu werden? Nein, da muss er erstmal hinkommen. Na, also dementsprechend... Ja, aber man muss dazu sagen, damit ist er ja gar nicht so in schlechter Gesellschaft gewesen, der Schröder. Weil, du darfst nicht vergessen, Kurt-Georg Kiesinger war kürzer, Ludwig Erhard war kürzer. Ja. Und dann, Adenauer, Kohl und Merkel, die sind halt einfach erst gegangen, als sie gehen mussten gehen. Ja. Ja. Jetzt muss man über Kiesinger und Erhard, die würde man jetzt auch nicht zu den großen Kanzlern der Bundesrepublik zählen. Keine Ahnung, ich habe da keinen Meterstab dabei gehabt. Ich habe nachgemessen. Und Helmut Kohl würde ich jetzt auch nur in physikalischer Hinsicht als großer Kanzler. Ja, aber er war groß. Und breit. Also das ist unstrittig in dem Fall. Und tief auch, also. Ja, in jeder Dimension ein Mann mit Maß und Format. Ja, und mit Ehrenwort. Ja, genau. Aber hat Helmut Kohl irgendwas mit 7 oder 2016 zu tun? Nee. Gut, dann lassen wir Helmut Kohl doch an dieser Stelle einfach mal ruhen. Genau. Dann lass mal überlegen, was hat noch 7 Jahre gedauert? Der 7-jährige Krieg. Jetzt kurzes Impulsreferat, was ist der 7-jährige Krieg? Warum ist der total wichtig oder warum halt auch nicht? Der 7-jährige Krieg war eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Preußen und, ich glaube, Frankreich und war deshalb wichtig, weil Preußen auf den Sack bekommen hat, aber im Nachspiel trotzdem gewonnen hat. Der 7-jährige Krieg war, manche Historiker sagen es zumindest, der erste weltweit stattfindende Krieg. Da haben nämlich nicht nur die Preußen und die Franzosen mitgemacht, da haben auch das Heilige Römische Reich mitgemacht, die Briten, die Portugiesen, Kurhannover. Oho, wer kennt sie nicht? Wer erinnert sich nicht an die großen Kriege der Kurhannoveraner? Schweden war dabei, Russland war dabei, Spanien war dabei, Sachsen war dabei. Sachsen, muss man überlegen. Sachsen. Ja. Damals, als Sachsen noch Kriege geführt hat. Ich möchte übrigens zur Einordnung, dass manche Historiker ja sagen, dass es der Erste Weltkrieg war, sagen, dass es auch deutsche Politiker gibt, die sagen, dass Migration die Mutter aller Probleme ist. Nee, es gibt tatsächlich Historiker, die das... es gibt ja tatsächlich auch Politiker, die solche Sachen behaupten. Dann, das Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel hat auch teilgenommen. Mhm. Als eigene Konfliktpartei. Mhm. Das Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel ist jetzt auch nicht unbedeutend tatsächlich in historischer Perspektive. Also dann darf man auch nicht vergessen, auch teilgenommen die Landgrafschaft Hessen-Kassel. Ja, auch die nicht unbedeutend. Hessen-Kassel, später dann ein Fußballverein, jetzt glaube ich 4. Liga oder sowas. Also ja. Oder 5. Liga, dementsprechend. Auch nur erwähnt. Und natürlich die Grafschaft Schaumburg-Lippe. Die war tatsächlich also unbedeutend. Die großen Konfliktparteien der Welt, Preußen, Heiliges Römisches Reich, Großbritannien, Frankreich, Portugal und Hessen-Kassel. Russland, Schweden, Spanien. Also ja, man muss übrigens, man du unterschätze die Landgrafschaft Hessen-Kassel nicht. Die Landgrafschaft Hessen-Kassel ist im Prinzip das, was diese Wagner-Truppen heutzutage sind, nur damals. Der Landgraf von Hessen-Kassel hat nämlich gerne seine Bevölkerung als Kriegsmaterial verkauft. Okay. Lass aber mal überlegen. Also es gab so verschiedene Kriege. Unter anderem den auf dem amerikanischen Kontinent. Da haben sich die Franzosen und die Briten auf die Mütze gegeben. Ja. Die haben sich aber auch in Europa auf die Mütze gegeben. Belgien und Co. Ja. Ja. Dann die Franzosen haben den Österreichern irgendwie auf die Mütze geben wollen wegen... Weil sie es verdient haben. Wegen Österreichisch-Niederlande war es, glaube ich. Da waren dann auch die Spanier irgendwie mit dabei. Naja, also das ist ja quasi eins. Ja, dann die, dann ja, stimmt. Die spanischen Niederlande und ein Dings, ein Habsburger war ja spanischer König und österreichischer Kaiser in Personalunion immer gerne häufig. Oder gut, die Preußen hatten Bock. Dann die Preußen hatten Bock einfach zu wachsen. Ja. Und die Österreicher wollten Preußen zerschlagen. Ist doch Was grundsätzlich immer eine gute Idee ist. Preußen schlagen immer eine gute Idee. Ja, und damals gab es ja auch noch ein preußisch-britisches Bündnis. Also darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Ja, magst du ein bisschen was über diesen Krieg erzählen? Warum hat er 7 Jahre gedauert? Warum ist er bedeutend? Was hat er mit der Elite zu tun? Nein. Also ich möchte nichts darüber erzählen. Er ist lange her. Ich finde, wir sollten nicht so viel über Kriege reden und mit der Elite hat er auch nichts zu tun. Naja, also ich kann jetzt mal so ein bisschen hier vom Leder ziehen. Erstens, der Siebenjährige Krieg war ein globales Phänomen, denn er wurde ja auch in Afrika und in Asien geführt, also unter anderem auch hinten raus Philippinen. Und in Afrika wurde er ein bisschen geführt, also dementsprechend, also es ist ein globales Phänomen, wie die Elite eben auch. Ja, aber das ist eine sehr kolonialistische Perspektive und die Elite ist kein kolonialistisches Produkt. Nee, das nicht, aber ein revolutionäres Produkt, denn tatsächlich, man muss dazu sagen, der Siebenjährige Krieg hat ja auch dafür gesorgt, dass die Franzosen endgültig relativ pleite waren, dass die Briten relativ pleite waren und dementsprechend natürlich auch die Steuern erhöht haben, auf Tee unter anderem beispielsweise, was dann dafür gesorgt hat, dass die Amerikaner erst recht gesagt haben, warte mal, es ist so schon mal scheiße, wir machen hier auch mal Revolution und dementsprechend im Grunde ist der Siebenjährige Krieg, also 7 Jahre Elite sind jetzt auch quasi der Grundstein für die Bankrotterklärung der Welt und dementsprechend Revolution. Ich sehe da durchaus Schnittmengen. Also der Siebenjährige Krieg, den kann man sich wunderbar schon so, also es ist vielschichtig, keine Sau versteht ihn, keine Sau rechnet damit auch irgendwie so, nee, was Siebenjährige Krieg, was, wie, warum, nein. Also 30-jähriger Krieg kann man ja noch, den versteht man ja zumindest noch, weil Deutschland hat verloren, das ist so ein Krieg, weißt du, wenn Deutschland den Krieg verliert, das verstehen die Leute. Da können die Leute, können die Leute connecten, sagen, ja, wir haben es versucht, wir haben verloren. Schön, Deutschland, verloren, Krieg. Das ist damals kennt man auch von Fußballweltmeisterschaften. Genau, ja, das Hinspiel haben wir gewonnen, das Rückspiel dann verloren oder sowas. Und ja, dann haben wir immer, irgendwo sind dann auch immer die Schweden dabei. Die Holländer beispielsweise verlieren dann aber trotzdem auch irgendwie. Also auch 30-jähriger Krieg ist jetzt nichts unbedingt, wo die Holländer so richtig gut bei weggekommen sind. Also zumindest diese Gebiete dort oben. Dementsprechend, also ja. Ich sag mal so, da kann der Deutsche connecten. Und dementsprechend, ja. Also deswegen sage ich ja, der Siebenjährige Krieg ist eigentlich relativ nah an der Elite dran. Ich glaube auch tatsächlich, jegliche Verschwörungstheorie lässt sich auch in dieser Zeit wunderbar, lässt auch in dieser Zeit wunderbar Fuß fassen. Also ich glaube, da waren so viele Irrungen und Wirrungen in der Welt. Und ich überlege so gerade, 7 Jahre Krieg, hat nicht in dieser Zeit sich auch so ein bisschen dieses Freimaurertum in den USA auch ausgebreitet, also dieses revolutionäre Potenzial auch über die Freimaurer? Die USA hatten doch auch so Ist das nicht irgendwie? Korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber ja, hatten die USA nicht auch diese... Haut so grob hin, ja, und die Gründerväter sollen angeblich irgendwie alle Freimaurer gewesen sein. Genau, und das ist ja, im Grunde fasst das ja Fuß. Ich meine, ich überlege gerade... Es gibt ja dieses große Siegel der Vereinigten Staaten, das ist ja die Pyramide auf dem mit dem Auge drauf. Ist das nicht ein Jefferson-Entwurf sogar? Ja, ich glaube schon. Also dementsprechend, ja, du siehst, und im Grunde, die Briten hatten ja auch kurz davor, also kurz vor diesem Siebenjährigen Krieg ja auch schon ihre eigenen Scharmützel im eigenen Haus. Also mit den Schotten. Ja. Ja. Also dementsprechend, es waren lauter so kleine Scharmützel, die dann aber so eine richtig großen Scharmützel wurden. Also dementsprechend, ich würde sagen, ja, und so ist es ja auch bei uns. Viel Lärm um nichts manchmal und dann doch sehr vielschichtig. Ja. Aber deshalb glaube ich tatsächlich, Shakespeare-Komödien sind eher was zu uns passt. Dann nennen wir doch mal eine Shakespeare-Komödie, die irgendwas mit sieben zu tun hat und mit unseren sieben Jahren jetzt. Nö. Weil Heinrich der Achte wäre erst nächstes Jahr dran. Vielleicht wäre das ein Projekt fürs nächste Jahr. Die Elite liest Heinrich der Achte. Nein. In verteilten Rollen. Und was man übrigens nicht vergessen darf, die Preußen haben damals Schlesien erobert und behalten. Ja. Ja. Ja, auf lange Sicht auch keine gute Idee gewesen. Wieso? So konnte man es wenigstens verlieren. Stell dir mal vor, es hätte damals nicht dazu gehört. Was hätte man dann verloren? Die Uckermark? Stell dir mal vor, heute die Uckermark. Es gäbe keine Uckermark in Deutschland. Hätte man damals Schlesien nicht verloren nach dem Weltkrieg, dann hätte man die Uckermark jetzt verloren. Was wäre denn das? Also stell dir mal vor, die Uckermark wäre jetzt, keine Ahnung, russisch. Ja. Stell ich mir gerade vor. Würde in meinem Leben nichts ändern. Jetzt male dieses Bild mal aus. Also wie würde dein Leben sich ändern, wenn die Uckermark beispielsweise russisch wäre? Gar nicht, hättest weil... Hättest du Frau Merkel nicht... Hättest du 16 Jahre keine Frau Merkel gehabt beispielsweise? Also die Uckermark, das muss man ja sagen, die Uckermark ist ja eine der wenigen Regionen Deutschlands, die trotz Farbfernsehen immer noch schwarz-weiß ist. Okay. Ja, stell dir vor, 16 Jahre nicht Angela Merkel, die Möglichkeiten... Nochmal 4 Jahre Gerhard Schröder. Okay, kann ich Merkel nochmal sehen? Ja, und vor allem, du darfst ja nicht vergessen, also damals hat man ja auch global gekämpft und ich glaube, so als Söldner oder als Soldat hast du da 7 Jahre Zeit gehabt, durch die Weltgeschichte zu reisen. Du konntest die Karibik dir anschauen, du konntest Indien anschauen, du konntest Afrika anschauen, du konntest die Philippinen anschauen. Also auch das, im Grunde kosmopolitisch gesehen, als Soldat warst du da gut unterwegs und wir sind ja eigentlich auch quasi ein kosmopolitischer Podcast. Siebenjährig. Ja, aber wir hätten auch einfach 7 Jahre in Tibet bleiben können. Also man muss ja nicht immer weit rumkommen. Also ich meine, dieser Podcast hat es ja auch nur mit Mühe und Not über die Stadtgrenzen von Stuttgart hinaus geschafft. Na, aber jetzt wollen wir noch positiv in die Zukunft blicken. Also ich meine, auch der Siebenjährige Krieg hat ja irgendwann seinen Frieden gefunden. Weißt du denn wo? Boah, nee, keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwie der Friede von Buxtehude oder der Friede von Quedlinburg oder sowas. Nee, und zwar die Briten, Portugiesen, Franzosen und Spanier, die haben es richtig gemacht, also in Paris. Ja. Also Paris bietet sich ja immer an für Friedensschlüsse. Ja, Pariser Vororte sind auch immer sehr schön. Ja, ich sag ja, also ja, ich weiß ja nicht, ob der Frieden von Paris nicht tatsächlich auch in Versailles unterschrieben wurde, weil da war Platz. Und der König hat ja sicherlich eingeladen. Und dann die Preußen und die Österreicher haben sich auf der Hubertusburg. Also, und ich meine, Hubertus, das klingt schon wieder nach Heil. Ich wollte gerade sagen, das klingt vertraut. War der damals auch schon dabei? Sozialdemokratie hat einfach überall seine Finger drin. Nee, aber tatsächlich, die Hubertusburg ist östlich von Leipzig. Also dementsprechend auch da. Schließlich der Kreis, weil östlich von Leipzig ist ja auch nicht so schlecht. Solange du nicht ganz weit in den Osten Richtung Görlitz kommst. Also, ich sag mal so, da kann man schon was draus machen. Ja. Okay. Wir können ja Folgendes machen. Ich schaue mir die Tage, ich bin ja etwas näher dran, die Hubertusburg an und du schaust dir, keine Ahnung, den Frieden von Paris, also Schloss Versailles mal an. Na. Das ist so. Und jeder berichtet dann so von seinen Geschichten. Du merkst schon, dieses Gleichgewicht. Nein. Okay, lass uns noch kurz über 7 Jahre Elite reden. Was glaubst du, wie der Redeanteil in den letzten Jahren sich verändert hat? Du hast 95% der Anteile und mein wesentlicher Beitrag ist nein. Okay. Oder? Nein. Ja, findest du nicht? Nee, glaube ich nicht. Also es wurde ein bisschen mehr in den Interviews, es wandert immer mehr in den Interviews, weil du dich immer weniger vorbereitest. Welche Interviews bereiten wir vor? Nein, ich sage ja, es wandert mehr in den Interviewbereich, weil ich bereite diese Sendung vor und du über weniger. Ist schön. Ja, lass mal überlegen, wen 7 Jahre, wen würdest du gerne nochmal als Gast haben zur 8-jährigen Folge? Luzi. Also als Lucy, als Gästin, als Laudatorin zur 8-jährigen Folge. Weil ja. Dann haben wir tatsächlich 2 volle Legislaturperioden geschafft. Genau, was sie ja, hat gesagt, keine einzige geschafft. Also wäre sie eine tolle Laudatorin. Sie ist... Kein Mitglied im Deutschen Bundestag. Nee, aber Gemeinderätin. Ja, aber unter Dr. Knoppers, das zählt nicht. Das ist mehr so, eine Wiedereingliederungsmaßnahme für gescheiterte Backnanger. Sie war es auch unter Fritzi Kuhn. Ja, aber über Tote nur Gutes. Ist Fritz Kuhn tot? Ja, politisch zumindest. Der ist, glaube ich, mittlerweile Chef vom Deutschen Volkshochschulbund oder sowas. Haben wir noch irgendwelche Dinge, die 7 Jahre gedauert haben? Hast du noch irgendwas? Gibt es irgendeinen römischen Kaiser, an den du jetzt gerade denkst? Weil... Wir reden im Jahr des Memes, angeblich denken ja alle Männer einmal am Tag ans Römische Reich. Also, hast du denn irgendeinen Kaiser auf der Pfanne, der 7 Jahre regiert hat? Nee, es gab höchstens Septimius Severus, der hatte die 7 schon im Namen, aber der hat, glaube ich, keine 7 Jahre regiert. Der hat länger regiert. Okay, ja, ich weiß jetzt so, dass die Römer 7 Könige hatten. Ja, die berühmt-berüchtigten angeblichen. Der letzte hieß Tarquinius Superbus und die anderen 6 sind tatsächlich nicht bedeutend. Doch, der erste ist noch bedeutend. Romulus der Große? Ja, Romulus. Also Romulus war der erste und Tarquinius Superbus der letzte. Der ist aber nicht als König von Rom bedeutend, also Tatsache. Naja, er hat Rom gegründet. Romulus. Ich glaube, es ist nicht der gleiche. Der mythologische Romulus und dieser König Romulus sind unterschiedliche Charaktere, meine ich. Aber da will ich die Hand nicht für ins Feuer legen. Nein, König Romulus ist genau derjenige, der Rom gegründet hat und dann seinen Bruder erschlagen hat. Ich dachte, er hat erst seinen Bruder erschlagen und dann aus seinen Knochen Rom gebaut. Na, er hat die Mauer gebaut, darüber hat sich Remus lustig gemacht und dann hat er ihn erschlagen und dann den Rest. Also er hat quasi Rom gegründet, also dieses kleine Mäuerchen. Ja. Darüber hat sich Remus lustig gemacht und dann hat er ihn erschlagen und hat sich quasi zum König ernannt. Ja, weil wahrscheinlich hat er sich auch einen Knochenthron gebaut. Also reicht es jetzt seit neuestem Mauern zu bauen, um Städte zu gründen? Ja, die Frage ist. Also ich frage für Erich Honecker. Ich glaube, du bist da ein bisschen zeitlich verschieden. Ruhe auf den billigen Plätzen. Das hier ist kein Bildungspodcast. Ganz kurz, die Mauer, liebe Mitmenschen, die Mauer ist schon zu Walter Ulbrichts Zeiten gebaut worden. Das ist der Typ, der vor Honecker macht. Aber du weißt, Walter schützt vor Torheit nicht und Erich wehrt am längsten. Das ist richtig. Dementsprechend, also, ja, 7 Jahre. Weißt du, ich wollte hier zur 7. Geburtstagsfolge wollte ich unseren Elite-Bombatantinnen und Bombatanten und Bombatunden ein Geschenk machen und du dekonstruierst das hier einfach. Die hätten Leserbriefe schreiben dürfen, dass das Zeilenende sich endlich mal geirrt hat und du machst es kaputt. Echt mal. Ja, nee, aber du hast ja recht, wenn du eine Korrektur haben möchtest oder Leserbriefe haben möchtest, gibt's ja die alte Regel, du musst einfach nur irgendeinen Quatsch ins Internet schreiben und die Leute werden es korrigieren. Dementsprechend, liebe Elite-Wombatantinnen und Elite-Wombatanten und alle außerhalb und dazwischen und sowieso und überhaupt, Es wäre schön, wenn ihr mal irgendwie euren Apple Podcast Client aufmacht und da eine nette Rezension zum 7. Geburtstag schreibt. Oder wenn ihr Spotify nutzt, gibt es, glaube ich, diese Möglichkeit inzwischen dann auch. Da freuen wir uns. Ansonsten, falls ihr Leserbriefinnen schreiben wollt, tut das gerne, denn das Zahlenende wird jetzt noch drei Dinge sagen, die völlig falsch sind und ihr dürft das Zahlenende korrigieren. Oder wird das Zahlenende auch so nett sein und sieben Dinge sagen. Ich sag an dieser Stelle schon mal vielen Dank für die Treue, wenn ihr uns 7 Jahre zuhört. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, auch wenn ihr es erst seit 5, 3, 2, 1 oder sonstigen Zeiten tut. Ich glaube, seit 6 Jahren hört uns echt niemand zu, weil im Jahr 2017 ist einfach niemand dazu gekommen, vermutlich. Wenn wir dann nur das halbe Jahr Folgen produziert haben. Ja. Aber dazu an einer anderen Stelle. Jetzt überlasse ich die letzten Worte dem Zeilenende, der euch jetzt noch ein paar Fake News und falsche Fakten nennen wird, die ihr gerne korrigieren dürft an dieser Stelle. Und natürlich freuen wir uns auch weiterhin über Spenden auf patreon.com/dieelitepodcast. Ja, viel Spaß! Ja gut, wir setzen alle unsere Spenden in Zuckerwatte um. Der Aushilfs-Jedi hat weniger Haare als das Zeilenende. Wir sind beide so musikalisch, dass wir zwei von den Prinzen sind. Und ja, 77 Ilulu 7712. Tschüss!